Aufgabe 2.3b. Frau Brett stellt Herrn Becker ihre Arbeitskollegen vor. Herr Becker, darf ich vorstellen? Das ist unser Geschäftsführer, Herr Olsson. Sehr angenehm. Guten Tag, Herr Becker. Ich bin die Sekretärin von Herrn Olsson. Und Frau Schreiber, die Leiterin Vertrieb und Marketing, kennen Sie ja. Guten Tag, Frau Schreiber. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Das ist Herr Doll, unser technischer Leiter. Ah, Herr Doll, guten Tag. Dann Herr Könemann, der Werksleiter. Entschuldigung, wie war Ihr Name? Könemann. Sehr erfreut. Und das ist Herr Becker, unser neuer Vertreter für Norddeutschland. Tja, dann Herr Becker, herzlich willkommen bei Norco.